Willkommen zurück. Vermutlich haben wir alle direkt einen Film im Kopf, wenn wir über einen gesetzlosen Polizisten nachdenken, der Probleme immer ganz schnell auf dem ganz anderen Dienstweg löst. Der ist dann möglicherweise schon gerne suspendiert worden oder ist in einer fremden Stadt, in der er nicht zuständig ist und verhält sich dann eben nicht den Vorschriften gemäß. Andere denken vielleicht jetzt an einen Rächer oder Cowboys, so Dirty Harry lässt grüßen und funktioniert ja genau über dieses Muster. Die Botschaft dieser Geschichten lautet im Kern immer, Regeln sind wichtig, außer in den Momenten, in denen sie im Weg stehen. Oder noch schärfer formuliert, der moralisch Richtige darf sie brechen. Das Publikum akzeptiert das im Film, weil das Ziel gerecht wirkt und der Böse sich ja auch als Böse herausstellt, der anders vermutlich gar nicht aufzuhalten war. Und überhaupt ist so ein Regelbruch und unnötige Gewalt ja dennoch nicht ganz viel schlimmer als das Böse, dass der Böse oder eben auch die Böse bösartig auf die Welt loslässt. Also, wenn wir jetzt kulturell akzeptieren, dass der Richtige Regeln brechen darf, entsteht eine gefährliche Frage. Wer entscheidet eigentlich, wer dieser Richtige ist? Oder eben auch diese Richtige? Gibt ja auch gesetzlose Damen. Gibt es dafür real ausgebildete Juries? Und wer besetzt diese? Und welchen Regelbruchspielraum, schönes deutsches Wort, Regelbruchspielraum, hat diese Person dann? Gibt es da so ein Limit an Kollateralschäden? So ab dem 11. Toten ist dann auch der Spaß vorbei. Und wer sagt eigentlich, dass ein Gesetzloser oder eine Gesetzlose sich dann an diese Regeln hält, wenn er andere Regeln eigentlich gar nicht akzeptiert? In der Realität sehen wir übrigens immer wieder Fälle, in denen Menschen mit großer Macht offenbar lange Zeit ohne Konsequenzen handeln können. Also der Mythos wird real, wenn mächtige Menschen Regeln brechen und trotzdem nichts passiert. Ein prominentes Beispiel ist der Fall von Jeffrey Epstein. Ja, so munkelt man, gibt es wohl Belege. Also da gibt es ein paar Akten, die belegen, dass da noch ein paar mehr Leute irgendwie in ganz dubiose Geschichten verwickelt waren. Geschichten, die, so hört man, durchaus justiziabel und verfolgbar wären. Und selbst die niedersten Geister haben bisher den Missbrauch an Minderjährigen bei gleichzeitiger Bereitstellung von Kost und Logis nicht als Kampf gegen die große, böse Armut gerechtfertigt. Das Böse ist hier also auch direkt Täter, also ein gesetzloser, böser Täter. Hier braucht es also doch noch einen anderen Gesetzlosen, der das regelt vermutlich. Und die öffentliche Wahrnehmung auf den Fall ist durch die Konsequenzenlosigkeit für die gesammelte Täterschaft. Für manche Menschen gelten Regeln offenbar weniger. Und hier beginnt das Vertrauen in die Institutionen zu bröckeln. Aber es geht ja noch ganz anders. Nehmen wir das Völkerrecht. Ja, das hatten wir dieses Jahr bereits schon einmal. So ein spontaner Krieg ohne konkreten Plan. Also nicht mal so einen echten Zeitplan und keine Exit-Strategie, kein Szenario. Nee? Klar, Kriege beginnen oft mit großen Zielen und enden mit der Hoffnung, dass niemand mehr fragt, warum sie begonnen wurden. Der aktuelle Konflikt rund um den Iran im Jahr 2026 kann hier vermutlich als Beispiel dienen, wenn es um militärische Aktionen und ihre rechtliche Grundlage geht. Springen wir aber erstmal zurück ins Jahr 2003 und fragen uns nach der rechtlichen Grundlage für den Konflikt damals. Erinnern wir uns mal zurück, als Colin Powell mit einer schicken Präsentation daran scheiterte, Joschka Fischer für einen Kriegseinsatz ins Boot zu holen. Unser ehemaliger Außenminister war immerhin bei Kosovo und Afghanistan durchaus an Bord. Beim Irak war er not convinced, also nicht überzeugt. Der damalige Präsident Bush, George W. Bush, allerdings holte sich zumindest mal 2002 vor dem Angriff auf den Irak im Kongress ordentlich die Kriegsvollmacht für seinen Einsatz und sammelte dann mit dieser Kriegsvollmacht, die ihm das Gesetz gab, zwar nicht das Völkerrecht, aber zumindest ein Staatsgesetz, Da sammelt er eine Koalition der Willigen zusammen. Und dann setzte man sich als WilligenkoalitionärInnen bei Bierchen und Wurst zusammen. Und vielleicht auch der ein oder anderen Brezel, wobei Brezeln ja nicht so ganz beliebt waren bei Herrn Busch. Naja, da setzte man sich so zusammen und schmiedete Pläne. Und dann riefen die KoalitionärInnen beim Saddam an und gaben Bescheid, dass man jetzt demnächst losfährt. Und sobald man dann in seinem Vorgarten steht, also vor dem Präsidentenpalast, möchte man doch bitte seine Absetzung durchziehen. Es kam dann anders. Man stand zwar vor dem Präsidentenpalast, er war aber nicht da. Man fand ihn dann in einem Erdloch. Es geht also durchaus, einen Krieg gegen das Böse zu rechtfertigen, ohne direkt alle Regeln zu brechen. Zumindest so ein paar interne wurden eingehalten. Auch das funktioniert 2026 anders als bisher. Und ganz nach der alten Filmvorlage, erst schießen und danach fragen. Denn man schoss nun zuerst mal auf den Iran und fragt den Kongress vielleicht irgendwann später. Also irgendwann, vielleicht. Möglicherweise. Dauert ja eh alles viel zu lang. Und natürlich schießt der gesetzlose Gute auf das Böse des Böses will. Ja, tatsächlich gibt es sogar Gerüchte, wo wir vom Guten sprechen. Es habe sich jemand als von Jesus gesalbt bezeichnet. Und dessen Vater war ja schon vor 1000 Jahren ein praktischer Rechtfertigungsgrund für einen Krieg gegen das Böse. Also, dessen Vater, also Jesus, sein Vater, nicht der Vater des Gesalbten. Der war einfach nur reich. Und wir haben ja bereits erfahren, wie das mit den Reichen und Gesetzen ist. Naja, wie lange der Krieg geht, ist nicht geklärt. Wie das Ganze laufen soll und womit es endet, auch kein Plan. Bodentruppen? Nee, damit würde man ja zumindest eine gewisse Kontrolle ausüben können. Okay, klar, das ist auch gar keine neue Dynamik, also dieser Krieg. Aber diese Dynamik fällt besonders auf, wenn internationale Regeln eigentlich genau solche Situationen verhindern sollen. Aber fassen wir mal zusammen. Wir leben in einer Zeit mit Kriegen, geopolitischen Konflikten, wirtschaftlichen Krisen, politischen Skandalen, mit ganz vielen Reichen. Also so ein Umfeld, in dem so etwas entsteht, das man fast als gesellschaftliches Aufmerksamkeitsdefizit beschreiben könnte. Denn irgendwas war da noch. Irgendwas habe ich vergessen. So was Großes, Bedrohliches, so eine Gefahr für die Menschheit. Gemeinsame Anstrengungen nötig, um das Problem zu lösen. Ich weiß noch nicht mehr, was war's denn? Also es war auch nicht ganz so neu wie jetzt so ein Asteroid, der auf einmal spontan auf die Erde zurast, auf Kollisionskurs und eben erst entdeckt wurde. Es war eher so was Langfristiges. Es gab da schon politische Bewegungen dagegen, aber ich weiß es nicht mehr. Nee, also Armut ist es nicht. Die ist es nicht. Die interessiert ja auch nicht die gesamte Menschheit. Für kommunistische Revolution gibt es aktuell wirklich kein gutes Klima. Ah, das war's. Klimakrise. Klar, langfristiges Problem, immer noch wichtig. Aber irgendwie aktuell nicht so akut. Also erstmal nicht so direkt auf dem Radar. Nicht, weil sie unwichtig ist, sondern weil sie keine unmittelbar passende Dramaturgie hat. Also es gibt kein Böses, gegen das man als Gesetzloser mal schnell ran kann, um das Problem schneller zu lösen. Ja, vielleicht ist das unser größtes Problem. Nicht, dass Regeln gebrochen werden. Vielleicht ist unser größtes Problem, dass wir uns schon daran gewöhnt haben. Und dabei gleichzeitig die Aufmerksamkeit verlieren für die Regeln, die wir eigentlich dringend brauchen. Und teilweise jetzt sogar wieder abschaffen. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.